Good evening. Guten Abend. Thank you for coming. Danke für einen Besuch. We are going to jump right into the message now. Wir gehen direkt zur Botschaft. So if you can turn in your Bibles to 2 Timothy. Wenn wir bitte zum 2. Timotheus. 2 Timothy. And let's pray. Und beten wir. Father, we thank you for that sweet time of worship and praise. Vater, wir danken dir für diese süße Anbetungszeit. Lord, we thank you that you're in our midst and you visit. Wir danken dir, dass du unter uns bist. Lord, and that's what it's all about. Und das ist das Wesentliche. So Father, we pray that you'd bless these words now. Und wir beten, dass du jetzt diese Worte segnen mögest. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. 2 Timothy chapter 1. 2. Timotheus Kapitel 1. Verse 7. Vers 7. For God has not given us a spirit of fear. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. But of power. Sondern der Kraft. And of love. Und der Liebe. And of a sound mind. Und der Zucht. Now a few weeks ago we spoke on this at a kindergarten weekend. Vor ein paar Wochen haben wir bei diesem Kindergartenwochenende haben wir da das erwähnt. And I was just quickened as I was preparing this week. Und ich wurde wirklich aufgeweckt dadurch. To go over this. So it's, if you were there, this is from that and it's a little bit wenn more. Wenn ihr dabei wart damals, dann das war der Anlass für die heutige Botschaft. But as we see in this epistle to a certain young man. Wir sehen hier ein gewisser junger Mann. He took on at that time probably the biggest challenge of his life. Er nahm damals die größte Herausforderung seines Lebens an. And that was pastoring a church. Und zwar der Pastor einer Gemeinde zu sein. And he took on a major challenge. Und er nahm wirklich eine ziemlich große Herausforderung. And apparently he was having his doubts whether or not he was able to meet the challenge. Und offensichtlich hatte er auch Zweifel, ob er das überhaupt imstande sein wird. And so his spiritual father, so sein geistlicher Vater, writes him this letter, schreibt ihm jetzt einen Brief, to encourage him, ihn aufzubauen. And it's something that's so applicable for you and I today. Und doch ist das für uns auch so anwendbar. And so he says to Tim, und da sagt dem Tim, says Tim, for God has not given us a spirit of fear. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. That's not what God has given us. Das ist nicht, was Gott uns gegeben hat. But he's given us a spirit of his power. Sondern den Geist von seiner Macht. And of love and of a sound mind. Der Liebe. So if we're going to title tonight's message. Also wenn wir jetzt eine Überschrift für die heutige Botschaft suchen. It would be problem solving. Das ist Problemlösung heißt diese you Botschaft. See, challenges and problems are basically the same thing. Herausforderungen und Probleme sind so ziemlich identisch. Because both of them produce certain questions in our mind. Weil beide verursachen Fragen in unserem Verstand. Because they produce this question, wow, can I really do this? Zum Beispiel, kann ich das überhaupt tun? Most people don't like problems or challenges. Die meisten Leute mögen keine Probleme. And they try to avoid them at all costs. Und vermeiden sie um jeden Preis. But in reality, the challenges are a gift from God for us. Doch eigentlich genau genommen sind Herausforderungen Gottes Geschenk. You see, the für uns. Problem. I'm sorry. Go ahead. Das Problem, ja. But the problem is. Das Problem ist. Is that our perception of what problems really are many times is wrong. Das wirkliche Problem ist, dass unsere Anschauung, unsere Betrachtungsweise der Probleme ist das tatsächliche Problem. And that's the real problem. Das ist es. You see, the problem is not the problem. Das Problem ist nicht das Problem. And really, this message became very applicable to me in the last few weeks. Und in den letzten vier Wochen ist diese Botschaft extrem praktisch geworden für mich. Pastor Rob came back from Russia. Remember that? Als Pastor Rob von Russland zurückkam, erinnert euch. And he showed that video. Und zeigte ein Video. And he showed a video of this unbelievable, exciting youth ministry. Ein Video über dieses unglaublich entzückende, schöne Jugenddienst. And he says, that's what we can have here. Und er sagte, genau das können wir hier auch haben. And I started sinking in my seat. Und ich bin in meinem Sitz bin ich zusammengesunken. Because I saw that. Weil ich sah das. And I know, I, you know, I've I've had this kind of vision before God about how the ministry, the youth ministry should grow. Und ich hatte meine eigene Vision, für wie eben dieser Jugenddienst wachsen soll. And let's say that the wall is this high. Okay, that's good. Sagen wir, die Mauer ist mal so hoch. Okay, das ist schön. Well, Pastor Rob came in and just put a wall up about 20 meters. Doch Pastor Rob machte die Mauer 20 Meter hoch. Isn't this great? Ist das nicht schön? Let's do this. Machen wir das? No! Nein. Why? Because the first thought I had. Doch, weil der erste Gedanke, der kam. Have you ever had this thought? Habt ihr diesen Gedanken schon mal gehabt? I can't do this. Das kann ich doch nicht machen. What are you crazy? Bist du verrückt? I cannot do that. Das schaffe ich nicht. And so for 2 days. Also 2 Tage lang. I didn't say a word. Sagte ich kein Wort. Smiled. Ich lächelte. Because I know too much. Weil ich ja Ich weiß ja I've been so to Bible viel. College. Ich war in der Bibelschule. I know all the right words. Ich habe das richtige Vokabular. Right theology. Ich habe die richtige Theologie. I know that God can do anything. Ich weiß, dass Gott irgendetwas tun kann. And God can do anything in me. Und alles tun und nicht I know in mir. But the amazing thing is, when we come to the challenge, do we really know it? Doch das Erstaunliche ist, wenn die Herausforderung da ist, wissen wir es dann immer noch? Then it's like a You know what that is? It's like, oh. And so for 2 days. Und 2 Tage lang. I was just like, why did he do that? Fragte ich mich, warum hat er das nicht? Warum hat er mir das angetan? Oh, I'm so excited. Ja, ich bin so aufgeregt. No, I'm not. I'm so excited, Pastor. It's great. Ja, ich freue mich so sehr. Ja, ich freue mich so sehr. Why did you do that? Warum hast du das gemacht? And but what it did. Was ist aber verursachte. Is that it caused this process to start. Es hat einen Prozess angestoßen. You see, einen Vorgang. Back in the early 60s, in den frühen 60er Jahren, the president of the country where I came from, ist der Präsident meines Landes, von dem ich herkomme, made this amazing statement. Machte diese bemerkenswerte Bemerkung. Doug and Sharon Jordan, they were probably in their prime back in those days. Doug and Sharon Jordan waren wahrscheinlich dann in ihrer Blüte. And the president said, by the end of this decade, we will put a man on the moon. Der Präsident sagte damals, zum Ende dieses Jahrzehnts werden wir einen Menschen auf den Mond schicken. All of the experts. Und alle Experten. Said what? Fragten sich was? What is he crazy? Ist er verrückt? He raised the bar. Hat die Latte hochgelegt. He challenged them. Forderte sie heraus. Here's the key. Hier ist der Schlüssel. It's the key to our lives. Das ist der Schlüssel für in unserem Leben. Challenge them, just like God challenges us, forderte sie heraus, genauso wie Gott uns herausfordert, to go beyond ourselves. Jenseits von uns selbst zu gehen. That's where Jesus is. Nämlich über uns hinaus. Und dort ist Jesus. When we first get saved, wenn wir zuerst gerettet Jesus werden, comes right into where we are. Kommt Jesus direkt hinein in die Remember Mitte. Those days? Erinnert euch an diese Tage. He answered every prayer. Er hat jedes Gebet beantwortet. Every time you open the word, jedes Mal, wenn man die Bibel öffnet, a verse jumps out and hits you. Wow! Springt ein Vers heraus und der berührt dich auch und spricht dich an. Every message you heard, you're hanging on every word. It was so amazing. Jede Botschaft, die du hörst, an die klammerst Your du dich. Emotions were just going and going and going. Und deine Gefühle, die waren irgendwo ganz oben. But then all of a sudden, he's not there. Und dann auf einmal ist er nicht mehr da. Because weil he wanted, that's the beginning of the stretching time. Weil jetzt kommt die Dehnungszeit. You see, like we said, weil wir es gesagt people haben, don't like challenges or problems by nature. Leute wollen von Natur aus keine Herausforderungen oder Probleme haben. That's why Paul was addressing this. Deswegen hat Paulus darüber gesprochen. Here in verse 7. Im 7. Vers. Says God has not given us a spirit of fear. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. And this is what the spirit of fear does. Und das ist was der Geist der Furcht tut. Is that within? Das in uns innerhalb in it uns. It exaggerates what's going on without. Es übertreibt einfach. Die äußeren Zustände werden in uns drinnen dann übertrieben. What I mean is the spirit of fear, der Geist der Furcht, makes everything that seems to be fearful, macht alles, was furchterregend ist, much bigger, noch viel furchterregender. You know, did you ever have a situation where you're challenged, like with your children? War schon mal eine Situation für euch, wo ihr mit den Kindern eine Herausforderung hattet? Or you're in school? Oder in der Schule. This morning we spoke this message. Heute Morgen haben wir über diese Botschaft auch gesprochen. And afterwards a young man came and sat next to me. Und ein junger Mann setzte sich nachher neben mich. I was about to cry as soon as you got halfway through the message. Und er sagte mir, er war nahe daran zu weinen, als ich noch gar nicht mit der Botschaft fertig war. Because I'm in this college course. Weil er nimmt da Kurse auf der Universität. And if I just look at it, und wenn ich mir das anschaue, that's what happens. Das ist genau das, was passiert. Den Geist der Furcht. It gets bigger before my eyes. Und er wird immer größer. You see, but that's not what we're to look at. Aber wir sollen auf das nicht schauen. And in order to solve the challenges and the problems, um die Probleme und Herausforderungen zu lösen, just like for me the Russian youth ministry problem. So genauso wie das Problem mit dem russischen Jugenddienst is the number one, God wants to solve the problem within. Gott will das Problem in uns drinnen lösen. Because the problem within, weil das Problem in uns drinnen, usually number one, ist normalerweise, it's just two words in the English language, im Englischen auf zwei Worte reduziert. I can't. Ich kann nicht. It's simple. I can't. There's no way. Ich kann nicht. Das geht nicht. I can't. I failed before and I'm not going to try again. Ist mir nicht gelungen beim letzten Mal und diesmal versuche ich es gar nicht einmal. I love what this one I don't even know who it was who said it. Ich liebe sehr, was eine Person sagte, die ich jetzt gar nicht namentlich kenne. But he said this. Die sagte Folgendes. God chooses what we go through. Gott entscheidet, was wir durchmachen. But we choose how we go through it. Und wir können entscheiden, wie wir da durchgehen. You see, yes, 2 Corinthians 4:15, 2 Corinthians 5:17. Ja, 2. Korinther 4:15 und auch 5:17. These are the all things verses. Das sind diese alle Dinge Verse. Because one of them says, things are for our sakes. Alle Dinge sind uns zuliebe oder um unser Willen. All things are of God. Alle Dinge sind von Gott. And in my life verse. Und mein Lebensvers. Romans 8:28. Römer 8:28. Is that even when I screw up, God works all things together for the good. Denn selbst wenn ich Fehler mache, okay, wird Gott das immer noch zum Guten hinwenden. So God chooses what we go through. Gott entscheidet, was wir durchmachen. Now think about that. Everything you're going through right now. Überlege, alles, was wir jetzt durchdulden. It doesn't matter what it is. Ganz egal, was es ist. God is allowing it. Gott erlaubt es. And God is choosing it. Gott entscheidet so. For our good. Zu unserem Besten. Believe it or not, for our good. Glaubt es. So God chooses what we go through. Gott entscheidet, was wir durchmachen. But here's our choice. Aber wir entscheiden. We choose how we go through it. Wir entscheiden, wie wir da durchgehen. Either we can go through it kicking and screaming. Entweder indem wir aufstampfen und schreien. Scratching and complaining. Kratzen und fauchen. At everybody and anything. Gegen alle und gegen alles. Or we can look for God in the situation. Oder wir können nach Gott Ausschau halten in dieser Situation. That's exactly what happened to the children of Israel. Das passierte auch mit dem Volk Israel. God had them in a 40-year trial. Isn't that interesting? Gott hatte einen 40-jährigen Test für sie angehört. We think our trials are long. Wir glauben, dass unsere Prüfungen lange sind. We think our problems are like, man, when is this going to ever end? It's been 3 days now. Wir denken uns, wann ist endlich vorbei? Jetzt warten wir schon 3 Tage. When is my child ever gonna get it? Wann wird mein Kind das endlich begreifen? When are they gonna stop being so stupid? Wann hört er auf, endlich so dumm zu sein? When are they gonna finally realize if they don't study, they won't get good grades? Wann kapieren sie endlich, dass wenn sie nicht studieren, dass sie keine guten Noten kriegen? You see, their trial was 40 years. Die hatten eine 40 Jahre lange Prüfung. So, it's how we decide to go through things. Es ist, wie wir uns entscheiden, da durchzugehen. That's what the Lord looks at. Danach schaut Gott. But let's look at that. Let's look at that and let's solve that right now. Schauen wir uns das an. Lösen wir das jetzt gemeinsam. You see, God wants to number one, and this is so important. Zuallererst, Gott möchte. If you get nothing out of tonight except for this one thing. Nur wenn man sich nichts merkt, außer das eine von heute Abend. Believe me, it's enough. Glaubt mir, das reicht. Because Pastor Mike and I were talking about this this afternoon. Pastor Mike und ich haben erst am Nachmittag darüber gesprochen. God wants to change our perception of problems first. Gott möchte zuerst unsere Einstellung, unsere Anschauungsweise des Problems zuerst verändern. He wants us to change how we view the seeming challenge or problem. Er möchte zuerst, dass wir das mit anderen Augen sehen, dieses Problem. That's what we have to see. Das müssen wir begreifen. Wait a minute. Moment einmal. This is a mountain here. Yeah, that's das ist really ein big. Berg. Genau. But God, you have given me a promise. Aber Gott, du hast mir ein Versprechen. That number one, this wouldn't be here unless you allowed it to be here. Erstens einmal wäre das gar nicht da, wenn du das nicht so angeordnet and hättest. And there's a provision here. Und da gibt's auch damit eine Vorsehung. I can't see it yet, but it's there. Die ich noch nicht sehe, aber sie ist da. So instead of focusing on within and what I don't have. Anstatt meine eigenen Defizite zu betrachten. I look for God's provision. Schaue ich auf Gottes Vorsehung. Now there's this other danger that's right here. Und damit kommt noch eine andere Gefahr. Because we are in this day and age of unbelievable blame culture. Wir leben in einem Zeitalter, wo unheimlich andere angeklagt werden. If it wasn't for him, er ist schuld. Wouldn't be here. Wegen ihm bin ich jetzt in der Situation. If they didn't do that, wenn I would not be here. Die das nicht gemacht hätten, dann wäre ich heute nicht da. It's all their fault. It's not mine. Die sind schuld. I'm a victim. Ich bin ein Opfer. No. Nein. God has allowed us to be right where we are. Gott lässt es zu, dass wir dort so sind. So he wants to change my perception. Er möchte meine Anschauung verändern. How I see it. Wie ich es sehe. So he can change my attitude. So dass er meine Einstellung verändert. And my attitude is my belief system now, how I see things. Meine Einstellung, das ist meine Werte, mein Glaubenssystem. Instead of being negative. Wie ich Dinge sehe, anstatt negativ zu sein. It's like when Mary and Martha went to Jesus and they were so mad at him. Als Maria und Martha zu Jesus kamen und sehr aufgeregt. Our brother died a few days ago. Why weren't you here? Unser Bruder ist schon vor Tagen gestorben. Wann kommst du jetzt erst? Well, don't you realize I'm the resurrection and life? Erkennt ihr nicht? Wisst ihr noch immer nicht, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? I know you can do it, but come on. Ja, ich weiß, dass du es tun kannst, aber it was an attitude. Es war eine Einstellung. You see, God can do all things. Gott kann alle Dinge tun. But he wants to change our perception. Aber er möchte unsere Betrachtungsweise and verändern. He gets so blessed in Hebrews 11:6. Und Hebräer 11:6, es segnet ihn because so says, sehr. It says, for without faith it's impossible to please him. Ohne Glauben ist es unmöglich, bei ihm Gefallen zu finden. What does that mean? Was bedeutet that das? Means, God, I'm believing that you can and you will. Gott, ich glaube, dass du es machen kannst und du wirst es machen. I'm believing you. I refuse to believe anything else. That I'm just going to trust you, whatever that means. Ich widerstrebe mich irgendetwas anderem zu vertrauen. Ich vertraue dir. That's solving the problem within. Das ist das Problem in dir drinnen zu lösen. If we blame others, wenn wir andere verantwortlich machen, what'll happen is we will stop God from teaching and instructing us the way we need to be instructed. Das heißt, dann halten wir nämlich Gott davon ab, uns weiter zu lehren und unter and it is so easy to end up in a spirit of bitterness. Und es ist sehr leicht, in einen Geist der Bitterkeit einzutreten. You see, problems are opportunities. Probleme sind eigentlich Gelegenheiten. They are opportunities for us to grow beyond what we could even imagine. Gelegenheiten für uns zu wachsen in Dimensionen, die wir uns gar nicht erträumen können. Now let's go back to this verse and we'll see how this process works. Gehen wir zurück zu diesem Vers, dann können wir diesen Vorgang näher analysieren. Here, God has not given us the spirit of fear. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. But it says that he has given us his power. Er hat uns seine Kraft gegeben. It's a very powerful spirit that's within every one of us. Es ist ein sehr mächtiger Geist und der ist in uns allen drinnen. And in 1 John 4:18, that power is the thing that casts out fear. Und 1. Johannes 4:18, das ist genau diese Macht, die Furcht vertreibt. It's the thing that fear is the thing that stops us and hinders us. Es ist das, was uns Furcht einflößt, das hindert uns. But when we believe God and we believe his word, aber wenn wir Gott glauben, glauben wir seinem Wort. I've given you what you need. Ich habe euch gegeben, was God, ihr braucht. You mean you can? Gott, du kannst. Yes, and I can through you. Durch dich kann ich das. And I want to through you. Und ich möchte das durch dich. I want to give you a peace that passes understanding. Ich möchte dir Frieden geben, der Verständnis ist. So no matter what is going on, das ganz egal was passiert. You've got my power. Hast du meine Macht. So that power literally talks about in the Greek, it pushes it out of the window. Das ist im Griechischen wörtlich so dargestellt, dass es ist wirklich wie wenn etwas, was aus dem Fenster raus gestoßen wird. And when it says, and a spirit of love, und wenn dann steht der Geist der Liebe, it literally means love becomes our motivation. Das heißt, die Liebe wird unsere Triebfeder. Now, with this challenge of the youth ministry, mit der Herausforderung des Jugenddienstes. I was really challenged. Ich war herausgefordert. And I said, okay, God, I guess this is what you want for this church. Und ich sagte, in Ordnung, Gott. But ich glaube, das ist das, was du für diese Gemeinde willst. Aber ich kann das nicht. By the third day, am dritten Tag, I was starting to realize something. Fing ich an, etwas zu erkennen. I am not supposed to do it. Eigentlich muss ich das gar nicht machen. It's not about me. Es geht ja gar nicht um mich. That he's going to do it through me. Sondern er macht es durch mich. And it's so big that I can't do it myself. Und es ist so groß, dass ich das gar nicht selber anfangen kann. He says, I'm going to challenge you to use your team like never before. Und ich fordere dich heraus, dass du dein Team so benutzt wie noch nie zuvor. How long would it take for one person to build this building? Wie lange bräuchte eine einzige Person, um dieses Gebäude just zu bauen? Imagine, stell dir one vor, person, eine Person. Everything is here. Alles ist hier. You know, you have these cranes that are. Sind schon just imagine the guy up in the crane. He lifts up one of these big beams. Und da wird ein großer Balken wird dann brings gehoben, it over. Und er bringt ihn her. Climbs down the crane. Klettert den Kran hinunter. Up the wall. Auf die Mauer. Adjusts it a little bit. Tut's ein bisschen richten. Up the crane again. Klettert auf den Kran hinauf. One person. Eine Person. That's not the way it's supposed to be. So funktioniert es sicher nicht. So God has really given us an amazing youth team. Gott hat uns wirklich ein tolles Jugendteam gegeben. We got people like Eric Sommer and Robert Kling, and we got the girl, we got Tabea, we got Rahul. Wir haben so viele tolle Leute da. We are so blessed. Bastian, Marian. And last night we had our first youth meeting. Und letzten Abend hatten wir unser erstes Jugendtreffen. We were really close to having 50 teenagers in this room worshiping. Wir haben knapp 50 Teenager gehabt in diesem Raum. We had 6 unsaved people here. Und 6 Ungerettete. Yeah. Ja. And you know what it was? Is I started seeing God is doing it. Und ich habe angefangen zu sehen, dass Gott es macht. What we saw on the video. Was wir im Video sahen. Wow, he's going to do it right here. Ja, er macht es jetzt it's hier. It's going to happen. It's going to happen right here. Es wird passieren und es wird yeah, genau hier passieren. Yeah, you can clap for that. Halleluja. It's amazing. And he's using you. He's going to use you, not me. Er wird euch benutzen. So I'm going on vacation. Er wird euch benutzen, nicht mich. Anyway, these challenges. Diese Herausforderungen. The first question we have to ask ourselves when we are challenged. Die erste Frage, die wir uns stellen, wenn wir herausgefordert sind. Is not why am I here? Ist nicht warum bin ich hier? Wrong question. Das ist die falsche Frage. The right question is this. Die richtige Frage ist die. Lord, what do you want to teach me? Herr, was willst du mir lehren? This must be you. That's your promise. Das ist deine Verheißung. You've allowed this situation to happen. Du hast diese Situation erlaubt. You've allowed this person to rub me the wrong way. Du hast es zugelassen, dass diese Person mich irritiert hat. What are you trying to teach me? Was versuchst du mir damit zu lernen? You see, that's when the challenge or the problem becomes an amazing opportunity. Dann verwandelt sich das Problem in eine unglaubliche Gelegenheit. Now it becomes a classroom. Dann wird es zu einem. Now we've defined what's really starting to happen here. Nun hast du nämlich definiert, was hier wirklich passiert. And then there's this other thing. Und dann sind andere Dinge. And this is a lifelong process. Der Prozess ist lebenslang. God breaks us in order to make us. Gott bricht uns, um uns zu gestalten. God breaks us. Er bricht uns. Bringing us to the end of our own limits. bringt uns an unsere eigenen Grenzen. I can't do anymore. I can't go any farther. Ich schaffe das nicht. Ich halte es nicht mehr aus. Perfect. I'm going to carry you now. Wunderbar. Nun trage ich dich. So now when I do it, you're going to go, oh, I don't know what happened. It just happened. Wenn ich es jetzt mache, wirst du nicht einmal mehr wissen, was passiert ist. It's not like, wow, look what I did. Isn't it so? Yeah, I'm so spiritual. Yeah, ich bin so geistlich. Thank you, but it's all Jesus. But danke. Das ist Jesus, ist das. It was me and Jesus. Don't forget. Es war eigentlich Jesus mit mir zusammen. Yeah, we're really good. We're a good team. Yeah, wir sind ein gutes Team, glaube ich. Yeah. Yeah, we got a thing going. We got a good thing going here. Yeah, wir haben hier eine gute That's Sache not angefangen. It. Nein, so That not. Is not it at all. Nein, nicht so. At the end of it all, somebody goes, "Wow, you're so amazing." Am Ende, wenn jemand zu dir kommt und sagt, "Ja, du bist so toll." I just barely got through this one. What are you crazy? Amazing? Ich habe das gerade mit der nackten Haut überlebt. Do you see the scars on my back? Schau dir meine Narben, meine Wunden an. You don't know. Du weißt gar nicht. You see, then God says, "This is where I want you." Und das ist eben, wo Gott uns haben will. You see, these are the amazing opportunities that God has. Das sind diese erstaunlichen Gelegenheiten, die Gott hat. I remember I used to always say, "Lord, this is your problem, not mine." Ich habe immer gesagt, Herr, das ist dein Problem und nicht meines. And all the time I realized, wait a minute, God was saying, but this is not a problem. Aber Gott sagte, das ist ja gar nicht einmal ein Problem. This is a challenge for you to grow. Don't you realize that? Das ist eine Herausforderung, dass du wachsen kannst. I want to teach you something. Ich will dir etwas lernen. But by you considering in that and you walking away from it, aber wenn du jetzt das verfolgst und dann gehst oder von dem weggehst, I can't teach you. Kann ich dir nichts beibringen. You see, so that's why it's so important. Deswegen ist es so wichtig. That we our perception has to change. Unsere Anschauung, then unsere Betrachtungsweise muss sich verändern. Attitude changes. Die Einstellung verändert sich. And dann, when our attitude changes, wenn sich die Einstellung verändert, we come to the place where Joshua and Caleb were. Dann kommen wir dorthin, wo Josua und Caleb waren. When millions were saying, this is crazy, we'll never be able to do it. Nämlich als Millionen sagten, das ist verrückt, das schaffen wir nie. What are you talking about? Worüber sprecht ihr denn? They're ours. Let's go in. Let's take the land. Let's do it. Gehören uns. Wir sind nahe dran. Die stecken wir ein. And that's what God wants to do. Und das ist, was Gott tun will. You see, our biggest problem, and I'm going to close with this, is ourselves. Zum Abschluss. That's das größte Problem, problem, das sind wir selber, uns selber. D.L. Moody, one of the greatest evangelists in America. D.L. Moody, einer der größten Evangelisten in Amerika. A reporter said to him, asked him a question. Wurde interviewt und die folgende Frage wurde ihm gestellt. Who has been your biggest problem in your life? Wer war dein größtes Problem in deinem Leben? The biggest problem in my life. This man has been the biggest problem in my life. Dieser Mann, der mein größtes Problem in meinem Leben ist. I'll tell you his name. Ich sagte, wie er heißt. His name is D.L. Moody. Sein Name ist D.L. Moody. Biggest problem in my whole life. Das größte Problem. Stops me every time I try to go forward. Behindert mich jedes Mal, wenn ich weiter will. Always whispering doubt to me. Flüstert mir immer Zweifel. Always telling me I'm no good. Sagt mir immer, dass ich nicht gut bin. You see, when we realize that. Wenn wir das erkennen. And we realize, wow, God. Dann erkennen wir. You really can do this in me, and you've given me what I need. Sagen, Gott, du kannst das machen. Wow, you've given me a spirit of power. Du hast mir wirklich diesen Geist der Macht and you've gegeben. Given me a sound mind. Und du hast mir auch einen gesunden Verstand gegeben. And really, what a sound mind is, it's a disciplined mind. Und das ist eigentlich eine disziplinierte Denkweise. That's motivated by love. Die durch Liebe angetrieben ist. God brings us to the place where we know it's just Him. Gott will uns auf diesen Platz bringen, wo wir überzeugt sind, dass and we realize that we're the only problem in reality. Und dass wir erkennen, dass wir eigentlich das einzige Problem sind. To motivate us by love. Und will uns in Liebe motivieren. And that's how he wants us to go forward. Und so möchte dass wir weitergehen. It's not the problems we go through. Es ist nicht die Probleme, so wie wir sie erleben. But the glory comes and the rewards come on how we go through the problems. Aber der Glanz und die Herrlichkeit, der richtet sich danach, wie wir da durchgegangen sind. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you, weil du, you love the challenges. We do it all, you do it all the time. Du liebst Herausforderungen. Du machst es immer wieder. Lord, change our perception. Bitte verändere unsere Betrachtungsweise. So that when we're so tempted to have a negative attitude, dass wenn wir versucht werden mit einer negativen Einstellung, Father, that, Lord, we see that this is you. Vater, dass wir dich aber drin erkennen. It's not that person, it's not the situation, it's you trying to teach me something. Es ist nicht die Person, es ist nicht die Situation, sondern du lehrst uns was. So Father, do that work in our hearts. Vater, bitte tu ein Werk in unserem Herzen. And as the band comes up and gets ready, with everybody's head bowed and eye closed. Und wenn jetzt dann die Musiker dann nach vorne kommen und jeder die Augen geschlossen hat, die und seine Häupter gesenkt. If you've never experienced what it means to have Jesus in your heart. Wenn einer von euch hier noch nie erfahren hat, was es bedeutet, Jesus in seinem Herzen zu haben. That all it's been is an outward thing to you. Und wenn es euch nur etwas Äußerliches ist. But not this spirit of power and love. Aber nicht dieser Geist der Liebe. You can receive that right now. Dann kannst du das heute empfangen. By saying, Jesus, come in. Indem du sagst, Jesus, komm rein. Come in, I need that. Und sagst, Jesus, ich brauche I'm das. So weak. I need that. Ich bin so schwach, ich brauche das. And if you're saying that tonight, und wenn du das sagst heute, with every head bowed and every eye closed, mit jedem Kopf gesenkt und auch mit geschlossenen Augen, just slip your hand up. We want to pray for you. Dann heb deine Hand, und dass wir für dich beten können. Is there one? Ist so jemand? Father, we thank you for that one hand. Vater, wir danken dir für diese eine Hand. Is there another? Ist da noch jemand? And for us as believers, und für uns als Gläubige, Lord, we thank you for that other hand. We thank wir danken dir für auch diese Hand. Lord, for us as believers, teach us. Lehre uns. Help us ask the right questions when things happen. Hilf uns, die richtigen Fragen zu stellen, wenn Dinge passieren. And to see the real obstacles. Und die richtigen Hindernisse zu erkennen. Not the ones that we think are the obstacles. Nicht die, die wir für solche halten. Because many times it's us. Denn eigentlich meistens sind es wir selber. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Let's all stand. Amen. Stimme auf.